Man kann ja mal im Wörterbuch nachschlagen. Sinnbild. Sinnenfreude. Sinnengenuss. Sinnengenuss. Sinnenmensch. Sinnesrausch. Sinnenmensch, Sinnenwelt. Sinnesänderung. Sinnesart. Sinneseindruck. Sinnesreiz. Sinnesstörung. Sinnestäuschung. Sinneswahrnehmung. Sinneszelle. Sinnesorgan. Einleitung. Das Problem. Ob es künstliche Sinnesorgane für Menschen geben kann? Supermanns Röntgenblick. Das Ultraschallhören von Fledermäusen. Infrarotsehen der Schlangen. Mit den passenden Sensoren? Warum nicht? Klar. Ob es künstliche Sinnesorgane für den Menschen geben kann? Polarisiertes Licht sehen wie die Bienen. Sich am Erdmagnetfeld orientieren wie Zugvögel? Wohl kaum. Ob man solche künstlichen Sinnesorgane virtuell simulieren könnte? Dass man die Wirklichkeit von einer virtuellen Simulation nicht mehr unterscheiden kann? Irgendwann sicher. Nicht alles, was technisch denkbar ist, kann man auch verwirklichen. Es gibt Grenzen. Nur wo? Der Informatiker Ray Kurzweil, Absolvent des Media Lab am Massachusetts Institute of Technology und Autor des Buches Homo Sapiens, was bleibt vom Menschen, wagte auf der Tagung Mensch oder Roboter, wem gehört die Zukunft, des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen den Blick nach vorn. Beim heutigen Stand des technischen Fortschritts werden wir in einem Zeitraum von nur 25 Jahren einen Sprung von 100 Jahren machen. Denn die Geschwindigkeit des Fortschritts verdoppelt sich alle 10 Jahre. Das heißt also, dass die nächsten 10 Jahre einem technischen Fortschritt von 20 Jahren entsprechen werden. Die darauffolgenden 10 Jahre einem Fortschritt von 40 Jahren und wiederum die nächsten 10 Jahre einem technischen Fortschritt entsprechen, für den man früher 80 Jahre gebraucht hätte und so weiter und so weiter. Und das ist es, was unsere Betrachtungsweise der Zukunft so radikal von anderen unterscheidet. Kapitel 1. Neurochips. Es gibt sie schon längst. Eigentlich. Künstliche Sinne? Was man oft vergisst, ist, Wahrnehmung findet nicht in den Sinnesorganen statt. Das Auge funktioniert nicht wie ein Fotoapparat und das Ohr lauscht nicht den Geräuschen der Welt. Alle Sinnesorgane übersetzen die physikalischen Signale der Welt in elektrochemische Ströme der Nervensprache, denen das Gehirn in seinen entsprechenden Zentren jeweils eine Bedeutung zuweist. Sehen und Hören finden also wie alle Wahrnehmungen erst im Gehirn statt, selbst wenn Bilder und Geräusche manchmal eindringlich sind. Die Frage nach künstlichen Sinnesorganen beantwortet sich durch die Möglichkeiten des Gehirns. Und durch die Möglichkeiten der Technik. Denn eine Kopplung von Computerchip und Sinnesnerven ist schon lange keine Science-Fiction mehr, sondern längst medizinischer Alltag. Beispiel: der Chip für den Hörnerv, das Cochlea-Implantat. Normale Hörhilfen verstärken die Geräusche und übertragen sie ans Ende des äußeren Gehörgangs mit seiner Knöchelchenmechanik aus Hämmerchen, Amboss und Steigbügel. Sie reproduzieren quasi die Geräuschwelt und leiten sie in die Gehörschnecke weiter, in der sich der Gehörnerv befindet. Ist die Feinmechanik des Ohres zerstört, der Hörnerv aber noch intakt, kann man die Nervenfasern des Gehörs auch direkt reizen. Mit einem Cochlea-Implantat. Der ärztliche Direktor der Universitäts-Hals-Nasen-Ohren-Klinik Freiburg, Professor Roland Lastzig. Voraussetzung für die Implantation ist eine nahezu beidseitige, vollständige Ertaubung oder Taubheit, die so stark ausgeprägt ist, dass sie nicht mehr durch eine akustische Verstärkung alleine, wie es ein Hörgerät leisten könnte, sinnvoll verstärkt werden kann. Wir nennen das eine Resthörigkeit. Ein Cochlea-Implantat besteht aus einem äußeren und einem inneren Teil. Den äußeren Teil trägt man wie ein gewöhnliches Hörgerät hinterm Ohr. Er besteht aus einem Mikrofon, einem Sprachprozessor und einer Sendespule. Zum inneren Teil gehören eine Empfangsspule im Schädelknochen und 22 Elektroden, die direkt auf den 30.000 Fasern des Hörnervs sitzen. Die Sendespule überträgt die vom Sprachprozessor aufbereiteten Signale per Funk über den Empfänger im Kopf an die Elektroden im Hörnerv. weil das äußere Ende des Nervs die höheren Töne und das innere Ende die tieferen kodiert, kann man ihn mit wenigen Elektroden und einem eingeschränkten Signalvokabular recht effektiv ansteuern. Die Erfolge solcher Implantationen bewerten sich aus medizinischer und neurophysiologischer Sicht jedoch unterschiedlich. Aus medizinischer Sicht ist man stolz auf das Erreichte. In der Tat kann das Implantat die Nervenstränge des Ohres direkt ansteuern. Kleinkinder, die noch nicht sprechen gelernt haben und deren Sprachzentrum im Gehirn noch nicht voll ausgebildet ist, sind dank dieser Hörhilfe sogar in der Lage, mehrere Fremdsprachen zu erlernen. Hallo? Hallo? Bist du da? Hallo? Sag mal was. Erwachsene Menschen dagegen müssen schon zufrieden sein, wenn sie mit dem Cochlea-Implantat halbwegs normal telefonieren können. Für sie hören sich mehrheitlich ihre Mitmenschen an wie Comicfiguren. Hallo? Hallo? Bist du da? Hallo? Sag mal was. Denn nach solch einer Operation müssen die Patienten das Hören vollkommen neu erlernen. Anfangs sind sie nicht einmal in der Lage, das... Hallo? Hallo? ...von dem oder dem zu unterscheiden. Alles ist Lärm. Geschweige denn, dass sie mit dem einen Implantat Stereophon hören oder sich im Raum orientieren könnten. Kapitel 2. Warum sich Nervenzellen und Chips schwer verstehen. Oder elektrischer Strom ist nicht immer gleich elektrischem Strom. Es stimmt also, Nervenzellen lassen sich prinzipiell mit einer Elektronik sinnvoll stimulieren. Darauf aufbauend kann man einen Zukunftsentwurf entwickeln. Was passiert, wenn sich die Neurophysiologie mit der Mikrosystemtechnik verbindet? Dann stellt man sich unwillkürlich eine miniaturisierte Elektronik vor, noch kleinere als heute entwickelte Transistoren, die zu Abermillionen auf einfachen Computerprozessoren sitzen. Kleinsttransistoren, die berührungsfrei auf Nervenzellen einwirken. Ray Kurzweil. Aber hier haben wir schon den Beweis, dass dieses Konzept funktioniert. Ein Neurotransistor, der ohne Steckerverbindungen mit Neuronen kommunizieren kann. Wenn das Neuron zündet, spürt der Transistor den elektromagnetischen Impuls auf. Das ist also die Kommunikation zwischen Neuron und Elektronik, der sogenannte Neurotransistor. Umgekehrt kann aber auch der Neurotransistor eine Zündung des Neurons bewirken oder eben auch eine Zündung verhindern. Das ist die Kommunikation in umgekehrter Reihenfolge. Man tritt in die virtuelle Realität ein, indem alle Signale der Sinnesorgane heruntergefahren werden, wie Tastsinn, Sehen und Hören, und durch die Signale in der virtuellen Realität ersetzt werden. Vor der Realisierung solcher Neurotransistoren müssten die Wissenschaftler eine hohe Hürde überwinden. Ein elektronischer Chip spricht eine ganz andere Sprache als der Nerv. Deshalb brauchen Cochlea-Patienten lange Monate des intensiven Trainings, bis der Hörnerv dem Gehirn einigermaßen zu verstehen geben kann, was ihm das elektronische Bauteil mit seinen artfremden Impulsen sagen wollte. Chips übertragen ihre elektrischen Impulse, wie alle möglichen Haushaltsgeräte, von der Türklingel bis zum Programmschalter an der Waschmaschine, durch Elektronen. Elektronen sind winzig kleine Teilchen, die in Atomen vorkommen. Nervenzellen hingegen kommunizieren über elektrisch geladene Atomrümpfe, also Atome, denen eben solche Elektronen fehlen. Die Atomrümpfe sind zwar 10.000 Mal schwerer und 1.000.000 Mal langsamer als Elektronen. Atomrümpfe können jedoch chemisch reagieren, sich mit anderen Atomen und Molekülen zu neuen Stoffen zusammenschließen. Was sie auch in den Empfängernervenzellen machen, nachdem sie ihren elektrischen Impuls übertragen haben. Deshalb sprechen Nervenzellen chemisch und elektrisch miteinander. Elektronen dagegen können nicht chemisch reagieren, sich nicht in neue Stoffe verwandeln. Sie verschwinden bestenfalls irgendwo in den Biomolekülen der Zellen und tauchen nie wieder auf. Professor Gerhard Roth ist Hirnforscher an der Universität Bremen. Sinnesorgane haben die Aufgabe, einen bestimmten Ausschnitt der physikalisch-chemischen Welt in Nervenimpulse umzusetzen. Nichts anderes. Das Gehirn ist bekanntlich für diese physikochemischen Ereignisse in der Umwelt unempfindlich. Es kann nur Nervenimpulse oder ihre chemischen Äquivalente, Transmitter, Neuropeptide, Neuromodulatoren, empfinden. Heute koppeln Wissenschaftler die Chips über eine induktive Reizleitung an die Nervenzellen. Über Funk sozusagen. Elektrische Ströme auf dem Chip verursachen einen elektromagnetischen Impuls, der die Nervenzelle stimuliert, ihre biologischen Impulse auszusenden. Das funktioniert jedoch nur, wenn man Chip und Zelle auf einen tausendstel Haardurchmesser aneinanderbringt. Auf diese Weise haben Wissenschaftler vom Münchner Max-Planck-Institut für Biomedizin, Abteilung Membran und Neurochemie, einen Schaltkreis aus einem Chip und zwei Nervenzellen einer Schnecke geschlossen. Der Chip steuerte das eine Neuron an, das über seine natürliche Verbindung, die Synapse, ein zweites Neuron ansteuerte. Dessen Signale wiederum wurden vom Chip aufgefangen und registriert. Der Kreis war geschlossen. Man verwendete die Zellen von Schnecken, weil die mit 50.000stel Millimeter von handhabbarer Größe sind. Dieselben Experimente mit Zellen eines Rattenhirns, die nur 10.000stel Millimeter groß sind, schlugen bislang fehl. Bei Menschen funktioniert diese Technik bislang nur beim Cochlea-Implantat. Eine entsprechende Prothese für die Netzhaut des Auges, ein Retina-Implantat, ist in der Entwicklung. In einem von 1996 bis 1999 vom Bundesforschungsministerium finanzierten Vorhaben wurde die prinzipielle Machbarkeit solcher Implantate in Tierversuchen nachgewiesen. Laut Forschungsplan soll auch ein erster Prototyp am Menschen erprobt werden. Doch muss man immer noch klären, ob man den Sehnerv überhaupt zu sinnvollen Impulsen anregen kann. Auch ist die technische Frage ungeklärt, wie man das Implantat am Auge befestigt. Trotz solcher konkreten technischen Probleme denkt man schon weiter. Die Kopplungstechnik von Chips und Nervenzellen soll in Richtung Chemosensoren gehen. Chips, die wie Sensoren auf die chemischen Stoffe der Nervenzellen reagieren, auf Transmitter, und sie in elektrische Signale übersetzen. Oder solche Chips, die ihrerseits Transmitter ausschütten, ganz wie natürliche Nervenzellen. Dann wäre eine direkte Kommunikation zwischen Elektronik und Nervensystem gegeben. Durch Neurotransistoren. Aber der Beweis steht aus, dass solche Chips die menschliche Wahrnehmung beeinflussen können. Man ist noch weit entfernt von der Vision einer Knopf-im-Ohr-Technik, die eine Verbindung zwischen der Mechanik des Gehörs und dem Hörnerv kappt und auf diese Weise alle direkten Umgebungsgeräusche ausschaltet und einem stattdessen elektrische Impulse fremder Umgebungen auf die Hörnerven gibt. Derartige akustische Reisen in die Geräuschwelt einer CD, einer virtuellen Welt des Computers oder übers Internet nach Sao Paulo oder auf die Weltraumstation ISS werden noch lange Zeit nur mit den herkömmlichen Geräten möglich sein. Mit Stereoanlage, Multimedia-Computer oder, warum nicht, mit dem Radio. Kapitel 3: Die Architektur des Gehirns. Oder gibt es ein genetisch fixiertes Weltwissen? Voraussetzung für künstliche Sinne ist nicht nur die Entwicklung der entsprechenden Technik, sondern sind auch wissenschaftliche Erkenntnisse über das Muster, nach denen die vorhandenen Nervenbahnen einlaufende Sinnesreize kodieren. Beim Sehen gehen im Auge erst einmal Informationen verloren. Nicht alles, was man vor Augen hat, wird auf der Netzhaut abgebildet. Die Netzhaut besteht aus einzelnen Lichtsinneszellen, Photorezeptoren. Sie rastern das Bild, dass es körnig wie ein besseres Zeitungsfoto erscheint, wie durch ein Sieb geschaut. Diese Bildpunkte senden die Sehnerven als Nervenimpulse an immer die gleichen Areale der primären Sehrinde. Gerhard Roth. Wir haben die Illusion, wir würden direkt auf die Welt sehen. Die Welt würde direkt abfotografiert. Das ist aber ein großer Irrtum, weil dazwischen eine Sekunde lang etwa, Minimum etwa eine halbe Sekunde lang, viele Milliarden Nervenzellen an dieser Bildentstehung arbeiten. In der Sehrinde werden die Signale nach konstanten Kriterien wie Konturgrenzen, Texturmerkmalen und Bewegung so lange weiterverarbeitet, bis, so eine gegenwärtige Hypothese, viele Zellen im Gleichklang ihre Impulse von sich geben. Dieses Ensemble aller beteiligten Hirnzellen erzeugt erst die Bedeutung, die wir als Gegenstände der Welt direkt und unmittelbar vor uns zu sehen glauben. Professor Wolf Singer leitet das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt am Main. Letztlich entstehen dann auf den höheren Verarbeitungsstufen dynamische Zustände, also Erregungsverteilungen, raumzeitliche Erregungsverteilungen zwischen Nervenzellen, die auf so komplexere Konstellationen von Merkmalen ansprechen. Und dieser verteilte Code ist nach allem, was wir wissen, die nicht weiter reduzierbare Beschreibung eines Wahrnehmungsobjektes. Bemerkenswert am Sehen ist nicht allein die Komplexität des Vorgangs, sondern dass dieser Vorgang durch die allgemeine Architektur des Gehirns bestimmt ist. Dass also bei allen Menschen vergleichbare Hirnareale vorhanden sind, die auf immer wieder ähnliche Weise zusammenspielen. Die Wahrnehmung eines Objektes, eines Stuhles, eines Regals hängt also nicht allein von der Gestalt dieser Dinge ab und auch nicht allein vom Gleichklang bestimmter Nervenzellen im Gehirn, sondern auch davon, nach welcher Architektur das Gehirn aufgebaut ist. Alles, was Hirne vergleichbar macht, ist ja die genetisch festgelegte Architektur der Verbindungen. Nachdem nur das dem wissenschaftlichen Zugriff zugänglich ist, was vergleichbar ist, folgt daraus schon, dass sehr, sehr vieles von dem, was wir im Gehirn entdecken können, durch genetische Vorgaben festgelegt ist und nicht so einfach durch Lernen oder Umlernen verändert werden kann. Natürlich ist das Gehirn auch plastisch. Sie können schon Funktionen verlagern in Grenzen. Die Architektur des Gehirns ist jedoch genetisch bedingt. Teile des genetischen Codes bilden die Grundlage für die Ausprägung der 30 bis 40 verschiedenen Felder der Sehrinde sowie der ersten relevanten Verbindungen zwischen einzelnen Zellen und ganzen Arealen des Gehirns. Es werden also Zellen, die Merkmale kodieren, die häufig gemeinsam auftreten und konstitutiv für bestimmte Objekte sind, werden bevorzugt miteinander verbunden. Zum Teil hat das seine Ursachen schon im genetisch festgelegten Bauplan. Das ist dann Wissen über die Welt, das über die Evolution in die Gene gekommen ist. Zum Teil wird diese Spezifizierung aber auch durch Erfahrung, durch frühes Lernen vorgenommen. Man kann nicht von einem genetisch fixierten Weltwissen sprechen. Die Architektur des Gehirns stellt, bildlich gesprochen, das Werkzeug der Wahrnehmung dar, nicht die Wahrnehmung selbst. Den Gebrauch des Wahrnehmungswerkzeugs Gehirn muss man erst erlernen, nämlich wie man in der gegebenen Hirnarchitektur einen Sinn erzeugt. Kapitel 4: Bilder hören und Geräusche sehen. Das Gehirn steuert die Augen und empfängt veränderte Sinnesdaten vom Auge. Das Gehirn dreht den Kopf und die Daten vom Ohr variieren. Das Gehirn unterscheidet Bild und Ton dadurch, dass die Nervensignale an unterschiedlichen Orten im Gehirn einlaufen und in unterschiedlichen Arealen weiterverarbeitet werden. Es ist sogar so, dass man Sehen und Hören im Prinzip vertauschen kann. Da würde man den Seheindruck hören und den Höreindruck sehen. Nach kurzer Zeit dreht sich das wieder um, weil das Gehirn merkt, da stimmt irgendwas nicht. Aber im Prinzip kann man es konvergieren, kann man irgendein Magnet in Lichtsehen konvergieren. Das Gehirn macht keinen Unterschied zwischen den Nervensignalen selber. Die Impulse des Hörnervs sind von ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften her identisch. Sie können in allen Hirnarealen verarbeitet werden. Das Gehirn ist eine universelle Interpretationsmaschine. Wenn man sich jetzt ein Gerät, ähnlich dem Cochlea-Implantat, vorstellt, das Ultraschall ans Gehirn weiterleitet, müsste man wie eine Fledermaus hören können. Man könnte auch einen Sensor für Magnetfelder ans Gehirn koppeln. Das Gehirn würde Richtung Norden gedreht, die Signale in ein anderes Geräusch wandeln als Richtung Süden. Voraussetzung ist, dass freie Areale im Gehirn diese Signale interpretieren können. Ähnliche Veränderungen der Wahrnehmung hat es tatsächlich gegeben, jedoch nur als evolutionären Prozess, der sich über Millionen von Jahren hinzog. Nicht als Ergebnis einer technischen, chipbasierten Knopf-im-Ohr-Entwicklung. Die Vorfahren der Schlangen wurden blind und taub. Damit verloren das Seh- sowie das Hörzentrum im Mittelhirn ihre jeweiligen Funktionen. Die bei vielen Wirbeltieren bereits vorhandene Wärmeempfindlichkeit der Mundgegend steigerte sich daraufhin. Die notwendige Signalinterpretation im Gehirn übernahm das arbeitslos gewordene Hörzentrum. Später haben Schlangen dann ihr Sehvermögen wieder entwickelt und dafür erneut das visuelle Zentrum verwendet. Seitdem gibt es in ihrem Gehirn eine Repräsentation der visuellen Welt und der Infrarotwelt. Jetzt brauchen wir im Gehirn große Bereiche, die diese Impulse interpretieren. Und die müssen angeborenermaßen da sein. Und wenn die angeborenermaßen nicht da sind, dann weiß das Gehirn nicht, was es da interpretieren soll. Selbst wenn man wollte, künstliche Sinne wie den für ein Magnetfeld kann man nicht einfach ans Gehirn andocken. Es wüsste gar nichts, mit den eingehenden Daten anzufangen. Kapitel 5: Künstliche Sinnesorgane und die Grenzen der Wahrnehmung. Starr den Blick auf die Technik gerichtet, lassen sich viele künstliche Sinne erträumen. Von der Ultraschallorientierung der Fledermäuse über den Magnetsinn von Aalen bis zu Supermans Röntgenblick. Wenn das Problem keine biologische Seite hätte. Dass nämlich das Gehirn eine festgelegte Architektur hat, in der es wahrzunehmen lernen muss. Es ist diese natürliche biologische Trägheit, die technophile Zukunftsträume wieder auf den Boden der Tatsachen holt. Zukünftige technische Entwicklungen sind nur schwer abzusehen. Möglicherweise werden wir unsere Welt dadurch gestalten, dass wir unsere Wahrnehmung mittels künstlicher Sinnesorgane verändern. Ein Trend jedenfalls ist offensichtlich. Rodney Brooks vom Fachbereich der künstlichen Intelligenz des MIT Cambridge, USA. Ich glaube, dass wir Menschen in den nächsten 50 Jahren unsere Körper ändern und mehr Technik implantieren werden, die uns selber verändern wird. Wir werden uns die Technologie im wahrsten Sinne des Wortes einverleiben. Künstliche Sinne. Gehört dazu ein lichtempfindlicher Chip, wie der vom Heidelberger Max-Planck-Institut für Hochenergiephysik entwickelte, der Helligkeitswerte als Erhebungen und Vertiefungen auf ein Nagelbrett überträgt? In Tastweite der Hände, um die Hüfte getragen, sollen damit Blinde wieder schemenhaft sehen lernen. Das Profil der Umgebung wird ertastet. Da der Tastsinn keinerlei Perspektive kennt, ertastet der Blinde das Reliefbild eines Würfels als Quadrat mit zwei Trapezen, Bahngleise als spitz zusammenlaufende Leiter und eine Kerzenflamme als ein überproportional großes Gebilde, weil kein Unterschied zwischen Licht und Wärme existiert. Künstliche Sinne. Gehört dazu ein Bauchgurt, wie der für Piloten entwickelte, der Beschleunigungskräfte in elektrotaktile Signale umsetzt? Nach einiger Zeit gehen den Piloten die Signale derart in Fleisch und Blut über, dass sie wie optische Signale empfunden werden. Künstliche Sinne. Gehört dazu auch das Fernglas, durch das Galilei Jupitermonde zu beobachten glaubte? Muss man die Brille dazu zählen, die der Franziskanermönch Roger Bacon um 1230 herum erfand? Wie ist es mit der 3D-Brille in einer virtuellen Realität? Oder dem Radio, das mir Geräusche vom Ende der Welt zu Gehör bringt. Künstliche Sinnesorgane. Das sind technische Sensoren, die direkt ans Gehirn angekoppelt sind und deren Signale vom Gehirn entsprechend dessen interpretiert werden, was die Sensoren vorgeben zu messen. Schlusskapitel. Wie technikgläubige Futurologen sich ins wissenschaftliche Abseits katapultieren. Das ist ein Traum technikgläubiger Futurologen. Das menschliche Gehirn mit dem zu koppeln, was gerade wissenschaftlich in Mode ist, aber technisch vielleicht nie realisiert werden kann. Herauskommt, man kann es nicht anders sagen, in der Regel ausgemachter Blödsinn. Ray Kurzweil. Indem Nanobots mit Neuronen kommunizieren, können sie neue Verbindungen schaffen. Wir haben 100 Billionen Verbindungen, die simultan rechnen. Und letztendlich sind wir in der Lage, die menschliche Intelligenz zu erweitern, indem wir weitere 100 Billionen Verbindungen schaffen. Und wir können die menschliche Intelligenz noch mehr erweitern, durch die Schaffung einer Kreuzung aus biologischer und dieser nun neu in Erscheinung tretenden nicht-biologischen Intelligenz. Trotz ihres offensichtlichen Unsinns sind solche Ideen populär. Sie laden zum Träumen ein, weil sie an bekannte, aber falsche Bilder vom Gehirn als Superrechner und dem Computer als Elektronengehirn anknüpfen. Kurzweil reduziert die genetisch bedingte Hirnarchitektur auf die bloße Anzahl der Nervenverbindungen und die wiederum erklärt er zum Maß der mentalen Leistungsfähigkeit. Dabei müssen auch direkte elektronische Hirnstimulationen ins Leere laufen. Zu einer wie auch immer gearteten neuen Wahrnehmung führen sie nicht. Gerhard Roth. Hirnstimulationen, selbst mit den feinsten Elektroden, sind so, wie wenn man mit einem Vorschlaghammer in einen Computer reinhaut. Das ist nichts Spezifisches. Wir entwickeln uns nicht in eine Zukunft, in der sich jedermann seine eigene Wahrnehmung wie einen Anzug maßschneidern lassen kann. Selbst wenn die Prothesenmedizin die Zukunft zu einem Albtraum werden lässt, in der Menschen kaum noch Menschen sind, sondern Cyborgs, Mensch-Maschinen-Wesen mit einem Mindestanteil biologischen Materials, Resten des einst natürlichen Menschenkörpers, bleibt in diesem Fall die Technik immer durch den Menschen begrenzt. Man kann ja mal im Wörterbuch nachschlagen. Sinn entleert. Sinnenfroh. Sinnfällig? Sinnfällig, sinngetreu. Sinngetreu. Sinnieren. Sinngetreu, sinnig. Sinn. Sinn? Über künstliche Sinne informierte Uwe Springfeld in SWR 2 Wissen. Das Manuskript zur heutigen Sendung, wie zu allen Sendungen von SWR 2 Wissen, ist im Internet abrufbar. Sie finden es im Manuskriptdienst unter www.swr2.de/wissen. Morgen heißt es in SWR 2 Wissen: Rote Sonne über Laos. Wir berichten über die ungewisse Zukunft der Bergvölker. Hier ein kurzer Ausschnitt.